Im 19. Jahrhundert, einer Zeit, die sich erstmals betont wissenschaftlich gab, machte nach Teufelsdiener und Scharlatan auch der dritte, im ursprünglichen Schamanismus-Stereotyp angelegte Aspekt Karriere. Schamanen sind Verrückte, Kranke. Zwar hatten sie im Zuge der Romantik und des Faibles des edlen Wilden zuweilen eine positive Resonanz erfahren, manchen galten sie als eingeborene Genies. Doch in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts griff die Naturalisierung solcher Phänomene um sich. Im Kontext der Kunst wurde über Genie und Wahnsinn spekuliert, in gesellschaftlichen Rahmen über geborene Verbrecher, Alkoholismus als Erbschaden und Volksgesundheit gestritten. Hysterie, Nervosität, Nervenleiden gehörten zum Signum der Zeit. Durch diese sich wissenschaftlich gebende Brille betrachtet, wurden Schamanen fortan als nervenkranke Subjekte pathologisiert. Es gab Forscher, die sie als nicht ganz richtig im Kopf oder schlichtweg wahnsinnig beschrieben. Die berühmte Jesup North Pacific Expedition trug ihren Teil dazu bei. Sie erforschte in den Jahren von 1897 bis 1902 den nordpazifischen Raum, um herauszufinden, in welchem Zusammenhang die Kulturen Sibiriens, Alaskas und der kanadischen Nordwestküste zueinander standen. Da man allerorten auf ähnliche Phänomene stieß, denen man den Stempel schamanisch aufdrückte, glaubte man diese auf die extremen klimatischen Bedingungen der Arktis und der Subarktis zurückführen zu können. Die langen Polarnächte, die unvorstellbare Kälte, die unterstellte Eintönigkeit des entbehrungsreichen Daseins und Nahrungs-, insbesondere Vitaminmangel führten, so die Annahme, zur arktischen Hysterie, die sich am markantesten in den Schamanen zeige. Auch Neurosen, Epilepsie oder Schizophrenie wurden als mögliche Auslöser für Seelenreisen und Interaktionen mit Geistern angenommen. In diesem Zusammenhang wird heute auf den schwedischen Autoren, Übersetzer und Religionshistoriker Åke Ahlmarks verwiesen, der die These von der arktischen Hysterie 1939 popularisierte. Es handle sich um ein besonderes Phänomen des Nordens, schrieb Ahlmarks. Verantwortlich dafür seien die dort auftretenden abnormen und psychotischen Individuen. Sie würden von hysterischen Anfällen heimgesucht, die mit einem kataleptischen Zusammenbruch und manchmal mit Verfolgungswahn und der Halluzination von Geistern endet. Ahlmarks lieferte damit eine pseudowissenschaftliche Begründung für die angebliche Primitivität bestimmter Rassen, schreibt Neil Price in seiner Archaeology of Shamanism. Was wohl niemanden überraschen sollte, aber bisher wenig Beachtung fand, Ahlmarks, der in Schweden mit einer wissenschaftlichen Karriere gescheitert war, arbeitete in der Nazizeit an deutschen Universitäten. Nur selten wird benannt, worum es sich handelte: um eine rassistische Theorie des Schamanismus.